yeah, was geht? Jetzt kommt der Boss, der dir die Nase blutig schlägt. Und du läufst deiner Junkie-Mutter in die Arme, so wie Age. Ich tick ne Ladung puren Schnee, deren Gewicht sich im Tonnenbereich bewegt. Wie dein Penner-Vater, der auf Nahrungssuche geht. Kollege baut sich ein Schloss, es ist unglaublich teuer. Dein Dad haust in der Gosse, mit ne Maus im Feuer. Friert und baut sich Häuser aus Kartons. Und wär froh, wenn da Heizungen drin wären, wie in Raubfischmäulern. Und du glaubst bis heute an deine Chance, was zu reißen. Bleibst konstant dabei, bist deine Songs am Verbreiten. Leider wirst du weder hier Rapstar noch sonst was erreichen. Außer umzukippen, nachdem ich dir meinen Kontostand zeige, deine Schwanzdicke gleich Kontrabassseiten. Kid, der Stoffticke, der Boss nimmt als Cockring den Monster-Truck reifen. Und hat 1 Million Groupie-Babes, du nicht. Dafür circa 2 Millionen Usernames für 3 Millionen Computer-Games. Hey, ich habe die Knarre griffbereit und passend zum Geschäft, meine Karre ist jetzt weiß. Hey, yo. Diese Typen sind gesockt wie Curse, jeder will schießen, doch heute, wenn er getroffen wird. Hey, yo. Ich fick dich plus deine Horde Nerds und baller mitten durch das O eurer Orsons-Shirts. Hey, yo. Und Psychologen meinen, hört, ich sei gestört. Denn ich box Rundus Ghetto, schieß die Zähne in die Speise. Deine Ma kommt, ich sag ihr, dass das Schlafzimmer oben liege. Lass sie dann hochgehen wie ne Antipersonenmine. Ey, die Nutte ist auf Crystal Meth und Coca. Ein Fingerschnipp, sie zieht den Rock runter wie Nickelback Downloader. Sieh deine Ma in meinem Garten, sie Mädchen rasen. Oder mich im Benz mit deinem Mädchen rasen. Und jeden Tag rappst du über Frieden und Drogen. Ich hab nix gegen dich außer Maschinenpistole. Ey, der leibhaftige Obergangster, stell dich mir in den Weg oder du wirst zerfetzt von 2 reinrassigen Dobermännern. Noch sind sie an der Leine wie Hannover-Penner, doch lass ich sie frei von Coca-Händler Anzug reichen, so wie Opernsänger. Ey, ich komm in die Disco im Ferrari gefahren und der Eintritt ist wie Koks, 20 pro Nase. Eure Mamis, sie schlafen auf U-Bahnhöfen, JBG 2, alle anderen sind Hurensöhne. Ey, yo, ich habe die Knarre griffbereit und passend zum Geschäft, meine Karre ist jetzt weiß. Ey, yo, diese Typen sind gesockt wie Curse, jeder will schießen, doch heute, wenn er getroffen wird. Ey, yo, ich fick dich plus deine Horde Nerds und baller mitten durch das O eurer Orsons Shirts. Hey, yo. Und Psychologen meinen, hört, ich sei gestört. Denn ich box Rundus Ghetto, schieß die Zähne in die Speiseröhre. Hey, yo, J-Jo. Motherfucker, was? JBG 2 Release Party, Alexanderplatz. Deine Bodyguards sind krass, schön, ich baller das Insan und mache mehr Menschen kalt als der Winter. Die Knarre macht Klick-Klack, Hustler-Shit. Und Jack Misrin war im selben Knast wie ich. Ich bin Rapstar, Gigolo, Crack-Cast, Peace und Coke, Texas, Easy Cup. Deine Schwester, Libido, Farid Bang. Ich verticke Heroin in Schulen, denn die meisten Rapper sehen aus wie pädophile Schwule. Gebe dir die Kugel, denn das Leben ist ne Hure. Ich der Zuhälter und fix sie, bis mein Bruder ist. Die zwei, die nie auf Viva liefen, sind bekannt für ihr Nachtleben wie Vampire. VIP, deshalb will der Bulle stressen und zeigt seine Marke, als wär das ne Mordemesse. Ey, yo, ich habe die Knarre griffbereit und passend zum Geschäft, meine Karre ist jetzt weiß. Ey, yo, diese Typen sind gesockt wie Curse, jeder will schießen, doch heute, wenn er getroffen wird. Ey, yo, ich fick dich plus deine Horde Nerds und baller mitten durch das O eurer Orsons Shirts. Ey, yo, und Psychologen meinen, hört, ich sei gestört, denn ich box Rundus Ghetto, schieß die Zähne in die Speiseröhren.